Und wiegelied von dem Monde lernt die Weise, der so still am Himmel zieht. Singt ein Lied so süß gelinde, wie die Quellen auf den Wiesen, wie die Bienen um die Linde murmeln, murmeln, flüstern.